Kundgabe 4871. Empfangen durch Bertha Dudder am 31.03.1950. Vereinigung mit Gott. Ziel des Menschen. Euer Ziel soll die Vereinigung mit mir sein. Wisset ihr, was das bedeutet? Eins zu sein mit eurem Vater von Ewigkeit. Schaffen und gestalten zu können gleich ihm in Kraft und Weisheit und unentwegt tätig sein zu können für das noch unvollkommene Geistige und selig zu sein auf ewig? Euch wird das vergangene Leben vorkommen wie ein schwerer Traum, der euch aber nicht mehr ängstigt, sondern euch nur die Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen erkennen lässt, die euch führte durch endlos viele Stationen des Ausreifens. Und in der Erkenntnis dessen, was ihr nun seid im Lichtreich, werdet ihr dankerfüllt und voller Liebe zu mir aufblicken, der ich euch nun nahe bin und euch Seligkeiten bereite ohne Maßen. Vereint zu sein mit mir heißt, in der Vollkommenheit stehen, so wie ihr anfangs geschaffen waret, bevor ihr sündig wurdet. Diese Vollkommenheit zu erreichen ist das höchste Ziel des Menschen auf Erden, weil es die Vorbedingung ist für ein seliges Leben im Licht. Und das einzige Mittel dazu ist die Liebe, die alles Unvollkommene aufzehrt und eine lichtempfängliche und göttliche Seele bildet, die meine Ausstrahlung in sich aufnehmen kann und, so sie von ihr berührt wird, unbeschreibliche Seligkeit empfindet. Die Übertragung meiner Liebe auf das Wesen ist der Inbegriff der Glückseligkeit und also ein Vorrecht des Vollkommenen, das nicht mehr von mir getrennt ist, sondern sich völlig vereinigt hat mit mir. Diese Kraftübertragung aber umschließet alles Weitere. Erkenntnis der Wahrheit, Licht und Kraft, so dass also das Wesen in der Weisheit steht und die ihm zuströmende Kraft recht nützet, also im Willen Gottes erschaffen und Erschaffenes beleben kann. Also tritt das Wesen in alle Kindesrechte ein. Es kennt keine Begrenzung. Es weiß um alles. Und seine Kraft befähigt es zum Wirken nach meinem Willen, der nun auch sein eigener Wille ist, so dass jegliche Tätigkeit das Wesen beglückt, weil es für mich tätig ist und in meiner Liebe reichste Belohnung findet. Es sehnet sich das Wesen nach meiner Liebe, und ich erfülle ständig sein Sehnen, und seine Seligkeit findet keine Grenzen. Die Vereinigung mit mir ist nur durch die Liebe zu erreichen, weil die Liebe das wirksamste Feuer ist, das alle Härten zum Schmelzen bringt und alles Unreine läutert und alles Trübe klärt. Die Liebe ist das Lösemittel und zugleich auch das Bindemittel. Sie löset von dem Druck der Unfreiheit, von der Fessel der Sünde und sie bindet das Band zwischen dem Geschöpf und mir, das unlösbar ist bis in alle Ewigkeit. Und wer einmal die Bindung mit mir eingegangen ist, der bleibt auch mit mir verbunden. Denn so wie ihn meine Liebekraft einmal durchflutet hat, ist er unweigerlich mein Eigentum geworden, das ich niemals meinem Gegner überlasse. Wer es vermag, sich von meinem Gegner zu lösen, der ist schon in meinen Besitz übergegangen und hat sich als mein Kind bewährt. Und er kann nun ständig in des Vaters Nähe weilen, der es nie wieder aus seiner Nähe verbannet. Amen.